NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Mathilde Möhring von Theodor Fontane, heute den 4. von 8 Abschnitten. Mathilde Möhring ist ein Spätwerk Fontanes, entstanden 1891, aber erst aus dem Nachlass 1906 veröffentlicht, 8 Jahre nach dem Tod des Autors. Es ist eine Studie aus dem Berliner Kleinbürgermilieu und die interessanteste Gestalt ist die Titelheldin Mathilde Möhring, die mit ihrer Mutter, einer Buchhalterswitwe, in der Berliner Georgenstraße wohnt. Die Mutter ist eine sentimentale, weinerliche Person, ihre Tochter dagegen wird als properes Mädchen beschrieben, fleißig, umsichtig, praktisch, mit einem Gemmengesicht, wenigstens im Profil, allerdings nicht gerade weiblich anziehend. Ganz ohne sinnlichen Reiz, wie es einmal heißt. Tief in Mathilde steckt ein zäher, kleinbürgerlicher Ehrgeiz, der ihr die Augen schärft und sie die Umwelt ohne Illusionen sehen lässt. Möhrings haben nur geringe Einkünfte und sind gezwungen, ein Zimmer ihrer kleinen Wohnung zu vermieten. Ihr Untermieter heißt Hugo Großmann. Er ist Rechtskandidat, 26 Jahre alt, aber durch einen schwarzen Vollbart älter erscheinend. Er liest Gedichte von Lenau und Romane von Zola, wirft sich nicht gerade mit Eifer auf seine Fachbücher und Mathilde erkennt sogleich, dass Hugo Großmann eine eher weiche, gutmütige, lenksame Natur ist. Sie will ihn zu ihrem Ehemann machen, denn über einen Rechtskandidaten hinaus wird sie die soziale Stufenleiter nicht weiter nach oben tragen. Es ist wie eine Fügung des Schicksals, dass Hugo die Masern bekommt und Mathilde dadurch die Möglichkeit erhält, ihn zu umsorgen und sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Und auch der Arzt sagt ihm allerlei Verbindliches über Mathildes Herzensbildung, sie sei überhaupt gebildet und, wenn man sich mehr in sie hineingelebt habe, fast eine Schönheit. Mathilde liest dem Kranken aus seinen Büchern vor und Hugo Großmann findet alles bestätigt, was der Arzt über Mathilde gesagt hat. Ein echtes deutsches Mädchen, charaktervoll. Ein Wesen, das jeden glücklich machen muss und von einer großen Innerlichkeit, geistig und moralisch. Ein Juwel. Wenige Tage später macht Hugo Großmann Mathilde einen Antrag. Sie willigt ein, aber nur unter der Bedingung, dass er ordentlich zu Ende studiert und sein Examen macht. Schon am ersten Tag also nimmt Mathilde das Heft in die Hand und die Mutter kann es kaum glauben, dass schon zu Weihnachten unterm Christbaum Verlobung gefeiert werden soll. Auch die alte Rundschen als Putzfrau wird mobilisiert, weil Mathilde nun noch mehr auf sich halten muss. Hören Sie wieder Gerd Westphal. Am nächsten Morgen hielt Hugo richtig um Tildens Hand an, und die Alte sagte gar nichts, sondern nickte nur immer und streichelte Hugos Hand. Das war auch das Allerbeste. Dann zog sich Hugo wieder in sein Zimmer zurück, und er sah nun Tilde fast weniger als sonst. Wenn es irgend ging, wurde die Rundschen vorgeschoben. Allerdings war dies mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft, weil gerade sogenanntes Matschwetter war, was die Rundschen in ihrer Erscheinung auf ein niedrigstes Maß oder Stufe herabdrückte. Für eine reine Schürze war zwar immer gesorgt, und den Kiepenhut, mit dem sie wie verwachsen war, musste sie abnehmen, aber man kann nicht sagen, dass dies viel half. Fast im Gegenteil, weil die Mannsstiefel, die die Rundschen bei solchem Wetter trug, in einem beleidigenden Gegensatze zu der weißen Schürze standen. All das entging Tilden nicht, aber sie hatte nicht Zeit, sich mit diesen verhältnismäßig geringfügigen Dingen zu beschäftigen, da die heranrückende Verlobung unterm Christbaum, es waren nur noch 4 Tage, sie ganz in Anspruch nahm. Eine kleine Gesellschaft sollte gegeben werden, aber wie sie komponieren? Einen Augenblick war an Schulzens und auch an Frau Leutnant Petermann gedacht worden, deren Mann schon 1849 im Badischen Aufstand gefallen war. Aber Tilde ließ beide Pläne wieder fallen. Schulzens waren zu reich und konnten denken, man wolle was von ihnen oder wolle sich mit ihnen wichtig tun. Und so stand es doch noch lange nicht. Sie, die Rätin, hatte keine Ahnung vom Exportgeschäft. Sie ging zu Mannheimer, das war alles. Und die Petermann war wohl arm genug, aber sie hatte so was Schnippisches. und sprach so gebildet, weil sie früher Schneiderin gewesen war, was nun keiner merken sollte. Kurzum, Tilde sah ein, dass aus dem Kreise eigener Bekanntschaft niemand so recht zu wählen sei, und einigte sich in einem Gespräche mit Hugo dahin, dass nur ein Vetter Hugos, ein sonderbares altes Genie, das zwischen Maurer, Polier und Architekt stand und seit 20 Jahren der Freund einer Witwe war, ein Umstand, der über sein Leben entschieden hatte, geladen werden solle. Dieser auf geistige Getränke gestellte Vetter, von dem Hugo zu sagen pflegte, dass seine Verwandtschaft zu Caroline Pichler näher sei als zu den Grossmanns, passte gut, weil er kein Spielverderber war. Außerdem natürlich musste Ribinski geladen werden. Um 10 wollte dann Tilde, dies war ein von ihr gestelltes frühere Beschlüsse halb aufhebendes Amendement, zu Schulzens runtergehen und sich als Braut vorstellen und daran die bescheidene Frage knüpfen, ob Rat und Rätin vielleicht eine Viertelstunde ihnen schenken und sich von ihrem Glück überzeugen wollten. An der Ausführung dieses letzteren Planes war der Alten beinahe mehr gelegen als an der Verlobung selbst. Ein Wirt blieb doch immer die Hauptsache. Das mit dem Bräutigam konnte doch am Ende nichts sein, aber das mit Schulzens, das war immer was. Das Billett an Ribinski schrieb natürlich Hugo, Ribinski kam und sagte zu, vorausgesetzt, dass er seine Braut mitbringen dürfe. »Deine Braut?« staunte Grossmann. »Bist du denn verlobt?« »Oh ja, schon seit meinem Debüt. Und wir sind sehr d'accord. Aber natürlich kann sowas auch wieder zurückgehen. Und wenn du mal sowas hören solltest, gut, ich verstehe schon. Ich darf sie doch als deine Braut vorstellen. Ich muss sogar sehr darum bitten.« Der 24. kam und ging. Die Verlobung war proklamiert worden. Und die 6 Menschen, aus denen die ganze Gesellschaft bestand, waren ausnahmslos sehr vergnügt gewesen. Eine halbe Stunde lang sogar Schulze, der auf Tildens Aufforderung in einer gewissen Pascha-Laune sein Volk beglückend in der kleinen Möhringschen Wohnung erschienen war, zurückhaltend in Bezug auf alles, was an Speis und Trank aufgetragen war, aber desto intimer mit Ribinskis Braut. Ribinski selbst lachte, versicherte dann und wann, dass er sich mit dem Rechnungsrat über das Schnupftuch schießen müsse, weil ihm ein solcher Eingriff in geheiligte Rechte noch gar nicht vorgekommen sei, und versprach schließlich beim Rat und der Rätin eine Visite zu machen, spätestens zu Neujahr, aber ohne Braut. »Man kann doch nicht wissen, wie sich die Rätin stellt«, flüsterte er seinem neuen Freund Schulze zu, und Schulze zwinkerte. Den Toast auf das Brautpaar brachte der fette Architekt aus. Man werde nicht überrascht sein, wenn er seinerseits als ein Mann des Baus auch die Ehe, als deren Vorkammer die Verlobung anzusehen sei, wenn er auch die Ehe als einen Bau ansehe. Das Fundament, meine Herrschaften, ist die Liebe. Dass wir diese hier haben, ist erwiesen. Und der Mörtel, der bis in alle Ewigkeit den Bau zusammenhält, das ist die Treue. Schulze nickte, Ribinski rief Bravo und drohte seiner neben Schulze stehenden Braut mit dem Finger, indem er mit dem Zeigefinger eine Stechbewegung machte, als müsse Schulze auf dem Platze bleiben. Der fette Architekt aber fuhr fort, der Mörtel, sage ich. Aber auch der bestgefügteste Bau bei den Erschütterungen, die das Leben mit sich führt, bedarf noch der Klammern und Stützen. Und diese Klammern und Stützen, das sind die Freunde. Das sind wir. Auch Schmuck hat ein gutes Haus, und in seine Nischen sehen wir gern allerhand liebe kleine Gestalten gestellt. Putti, sagen die Italiener. Putten, sagen wir selbst. Ich weiß, ich greife vor, aber in dieser heiteren Stunde wird auch ein heiterer Blick in die Zukunft gestattet sein. Es lebe das Brautpaar, es lebe die Zukunft, es leben die Putten. Ribinski umarmte den Redner und sprach etwas von dem geheimnisvollen Reiz der gefälligen oratorischen Begabung, die sei wie ein Quickborn, ein Schlag mit dem Pegasushuf und die Quelle springe. Gesegnet die, die diesen Huf haben. Erst gegen Mitternacht ging man auseinander, und die Tochter der alten Rundschen, eine schmucke Person, die an einen Bahnhofsgepäckträger verheiratet war und die schon beim Mantelabnehmen und dann beim Mohnpielen präsentieren Die Bedienung gemacht hatte, begleitete die Herrschaften runter. Selbst Schulze nutzte seine Sonderstellung nicht aus und gab ihr, als er auf dem ersten Treppenabsatz in seine Wohnung abschwenkte, ein Trinkgeld. Alles benahm sich in dieser Beziehung sehr anständig, und oben angekommen teilte die Alte und die junge Runschen die Beute, was von der jungen Runschen sehr anständig war. Die Alte war aber über die ganze Aushilfe verstimmt und konnte mit einer Hälfte nicht zufrieden sein, die eben die Hälfte und nicht das Ganze war. »Du hast es doch nicht so nötig, Ulrike«, sagte die Alte. »Gottmutter, du kannst doch nicht runterleuchten mit deinem einen Auge. Erst fällst du und das Licht und dann fallen die anderen auch. Du vergisst immer das mit das eine Auge. Und manche kraulen sich auch. Und was denkst du denn? Glaubst du denn, dass der alte Schulze sich so honorig gemacht hätte, wenn du runtergeleuchtet hättest? Ich sage dir, der sieht sich seine Leute ordentlich an.« Mutter und Tochter saßen noch lang in ihrem Bette auf, es gab viel zu sprechen. Für die Alte war Schulze die Hauptperson. Er habe doch feiner gewirkt als die anderen. Und man hätte doch merken können, der hat's. Es gibt einem doch so ein Gefühl, und das hat er. Ach, Mutter, du verstehst ja sowas nicht. Schulze war der Einzige, der in die Gesellschaft nicht passte. Von uns will ich nicht reden, aber die anderen, ja, das waren ja lauter feine Herren, alles studiert und Kunst dazu. Der Vetter auch. Wer sowas baut, das ist auch eine Kunst. Und nur von Vorkammer hätte er nicht sprechen sollen und von Putten erst recht nicht. Aber daran siehst du es gerade. Feine Leute, die sind so. Und die behandeln all sowas spielrig und lassen immer, wie Dr. Stuppe sagte, den rechten Ernst vermissen. Aber es kommt doch immer sowas raus, was nicht jeder sagen kann. Und nun Schulze, ja du mein Gott, wenn er nicht das sonderbare Zeug zu Rybinskis Braut gesagt hätte, so hätte er so gut wie gar nichts gesagt. Und dann ist es auch nicht fein, dass er gar nichts nahm. Und ist bloß Tuerei, sehr viel Gutes kriegt er unten auch nicht. Aber du hast seine großen Manschettenknöpfe immer angesehen, und weil er die zwei Steine vorn im Chemisett hatte und weil er Wirt ist, so denkst du, es war was Feines. Ich habe ihn auch nur raufgeholt, weil du doch nur mit ihm durchkommen musst, wenn ich mal weggehe. Ja, wann denkst du denn? Ich denke mir so zu Johanni. Hast du denn schon was? Nein, noch nicht, Mutter. Aber ich werde es nur in die Hand nehmen. Morgen und übermorgen sind Feiertage, da kommt keine Zeitung. Aber den dritten Feiertag abends, da steht es drin. Und Verlobung haben wir nur gehabt. Und nu ist es an mir, nu werd ich es in die Hand nehmen. Tilde war am anderen Morgen in einer gehobenen Stimmung, sie war nun Braut, und das andere musste sich von selber ergeben. Solange sie bloß Fräulein Tilde war, die den Tee zu bringen und eine Bestellung auszurichten hatte, da lag die Sache noch schwierig genug. Jetzt aber hatte sie das Recht zu sprechen und zu handeln. Das mit den Theaterstücken war ein Unsinn. Und mit dem ewigen Lesen auch. Und Rybinski und seine Braut, die ihr übrigens, trotzdem sie klar sah, in allem sehr gut gefallen hatte, mussten über kurz oder lang beseitigt werden. Rybinski war eine Gefahr, noch dazu eine komplizierte. Zunächst aber konnte von einem Vorgehen keine Rede sein, weil sie deutlich einsah, dass sie zur Erreichung ihrer Zwecke der Fortdauer guter Beziehungen zu Rybinski durchaus bedurfte. Wenn ihr feststand, wie sie Hugo zu trainieren habe, so stand ihr auch ebenso fest, dass sie sowas wie Zuckerbrot beständig in Reserve haben müsse, um Hugo bei Lust und Liebe zu erhalten. Und dazu war Rybinski wie geschaffen. Überhaupt nur nichts Gewaltsames, nur nichts übereilen. Alles mit Erholungspausen. Ihrem natürlichen Gefühle nach hätte sie den ersten Feiertag nicht vorübergehen lassen, ohne mit ihrem Bräutigam über ihre Zukunft zu sprechen und ein bestimmtes Programm aufzustellen. Aber in ihrer Klugheit empfand sie, dass etwas Nüchternes und Prosaisches darin liegen würde, den Tag nach der Verlobung, der noch dazu der erste Weihnachtsfeiertag war, zur Behandlung solcher Fragen heranziehen zu wollen. Und so bezwang sie sich und nahm sich vor, ihm eine Woche Weihnachtsferien zu bewilligen und ihn zu kleinen Vergnügungen anzuregen. Er sollte sehen, wie gut er es auch im Behaglichen getroffen habe. Und dass Tilde durchaus verstehe, sich seinen Wünschen anzupassen. Am Ende dieser Ferienwoche wollte sie dann mit der Prosa herausrücken. Unter Hinweis darauf, dass ohne Durchführung ihres Programms von Glück und Zufriedenheit und überhaupt von einem Zustandekommen ihrer Ehe gar keine Rede sein könne. Ja, diese Ferienwoche. Tilde war wie nicht zum Wiedererkennen und schien eine Verschwenderin geworden. Hugo, das ist unsere Flitterwoche, wenn ich mir solch Wort, das uns eigentlich nicht zukommt, erlauben darf. Aber ich will es mir erlauben. Es ist so schön, solche Erinnerungen zu haben. Und ich denke es mir hübsch, wenn wir mal alt geworden sind, von solcher Zeit sprechen zu können. Und drum muss alles wie Sonnenschein sein. Und wir wollen es so recht genießen. Hugo hielt Tildens Hand und sagte, »Das ist recht, Tilde, das freut mich, dass du so sprichst. Ich dachte, du hättest so nicht den rechten Sinn dafür, für die Freude, für das süße Nichtstun, was doch eigentlich das Beste bleibt.« Tilde hielt es nicht für klug, ihn eines andern zu belehren. Sie schwieg unter freundlichem Lächeln, und Hugo fuhr fort und dachte, du wärest immer nur für Pflicht und Ordnung und Stunde halten, was mir, so sehr es mir gefiel, doch auch wieder ängstlich war, weil man auch im Guten zu viel tun kann. Und nun sehe ich, dass ich eine heitere, lebenslustige Braut habe. Ja, das ist beinahe mir die Hauptsache. Nun sage, was nehmen wir heute vor? Aber wähle nicht ängstlich und sprich nicht von Geld und bescheidenen Verhältnissen. Wenn man sich verlobt hat, da darf man in nichts ängstlich sein und muss einem zumute sein, wie wenn man das Tischlein deck dich hätte. Nun, sagte sie, dann wollen wir ins Opernhaus, Proszeniumsloge. Vielleicht haben wir den Kaiser vis-à-vis. Ach, Tilde, so darfst du nicht sprechen. Ein bisschen Spott ist gut, das kleidet, aber nicht so, da werde ich wieder irre an dir. Und dann wollen wir zu Kroll und uns die Weihnachtspantomime ansehen. Er stimmte freudig zu, fragte dann aber, und die Mutter, werden wir sie mitnehmen müssen? Wir werden es ihr wenigstens anbieten müssen. Vielleicht, dass sie Nein sagt. Ich bekenne, dass ich gerne mit dir allein wäre. Solche Freude genießt sich am schönsten zu zweien. Hugo war glücklich. Er entdeckte Seiten in seiner Braut, die ihm Perspektiven auf ein höheres und feineres Glück eröffneten, als er an jenem Abend des ersten Geständnisses erwartet hatte. Was damals in ihm lebte, war eine Dankbarkeit, war ein weiches, sentimentales Gefühl, in dem die voraufgegangene Krankheit noch nachspukte. Jetzt schien es ihm, dass Tilde warmer Gefühle fähig sei, vielleicht sogar einer Leidenschaft. Und seine Brust hob sich. So begann die Festwoche. Man ging zu Kroll und vergnügte sich ganz leidlich, trotz Gegenwart der Mutter, die nach anfänglicher Ablehnung ihren Entschluss geändert hatte, als sie hörte, dass Schneewittchen und die sieben Zwerge gegeben würde. Tilde war eigentlich froh darüber. Der Alten eine Freude zu machen, war ihr eigentlich wichtiger als alles andere. Was sie davon genießen zu zweien gesprochen hatte, war nur so hingesagt, weil sie wusste, dass Hugo gerne sowas hörte. Am zweiten Feiertage fuhr man in einer offenen Droschke, deren Vorbau den Wind abhalten musste, nach Charlottenburg hinaus, aber nicht die große Chaussee hinunter, sondern auf einem weiten Umwege erst an der Rousseau-Insel und dann am Neuen See vorüber. Auch hier war Mutter Möhring zugegen. Es war rührend, die alte Frau zu sehen. Am Neuen See stieg man einen Augenblick aus, um die Schlittschuhläufer besser zu sehen. Am meisten freute sie sich über die vielen Flaggen und Fahnen, aber bloß über die großen. Von den vielen kleinen meinte sie, sie sähen aus wie Taschentücher auf der Leine. Möhring habe auch solche bunten gehabt, weil er immer am Schnupfen gelitten habe. So brachte jeder Tag was Neues. Das Glanzstück war aber ein Diner à part bei Hiller, zu dem auch Rybinski geladen war, natürlich mit Braut. Bei diesem Diner fehlte die Alte, weil sie wohl infolge der Fahrt durch den Tiergarten und zu langen Stehens im Schnee, um die Schlittschuhläufer besser sehen zu können, ihren Hexenschuss gekriegt hatte. Hugo war damit zufrieden. Und diesmal auch Tilde, die bald einsehen musste, dass Hiller kein Lokal für die Mutter war. Ribinski sprach von seinen neuesten Bühnentriumphen und machte damit einen großen Eindruck auf seinen Freund und Landsmann, was Tilde mit Sorge sah. Es kam ihr aber Hülfe. Bella, die die ganze Kunstfrage großartig superior behandelte, lachte beständig, wenn das Wort Talent fiel, und sagte, das gänzliche Fehlen davon sei es ja gerade, was ihr ihren Hans so unaussprechlich teuer mache. Talent! Talente gäbe es so viele, sie erschräke schon immer, wenn sie von einem neuen höre. Aber es gäbe nur einen Hans von Ribinski. Der wöge ihr 10 Talente auf. Sie sei für das schön Menschliche und in der Liebe für das Übermenschliche. Glaubt ihr nicht, sagte Ribinski gutmütig, mein Kosinski hat ihr Herz erobert. Ein mir unvergesslicher Moment. An demselben Abende begann unser Glück. Da sagt er die Wahrheit. Aber warum war es so? Als Kosinski war er selbst. Schade, dass die Rolle nicht bedeutender ist und dass man sie drüben nicht recht kennt. Ich ginge sonst mit ihm nach Amerika rüber, immer quer durch, und wenn wir bei San Francisco wieder rauskämen, wären wir Millionäre. Jeden Tag bloß Kosinski mit Polenmütze und Silberspuren. Ribinski trank auf das Brautpaar, und Hugo hätte diesen Toast in gleicher Form eigentlich erwidern und auch von einem Brautpaar sprechen müssen, das konnte aber doch nicht übers Herz bringen und begnügte sich, die Kunst leben zu lassen und 2 liebenswürdige und befreundete Herzen und dergleichen mehr. Und nun ging die Weihnachtswoche zu Rüste. Der 31. Dezember war da und die Frage war, ob man ihn eine Silvestervorstellung mit Schlussakt im Café Bauer gehen oder aber zu Hause bleiben und einen guten Punsch machen und gießen wollen. Man entschied sich für das Letztere, weil die alte Möhring zwar schon wieder außer Bett war, aber doch immer noch Schmerzen hatte. Geladen wurde nur der fette Architekt und Ulrike sollte ganz wie am Weihnachtsabend aufwarten. »Die Alte kann ich nicht sehen«, hatte Hugo erklärt. Das musste berücksichtigt werden. Aber man wollte sie doch auch nicht ganz weglassen, und so saß sie draußen in der Küche und hielt den großen Blechlöffel, in dem Tilde das Blei schmolz. Als diese gegossen hatte, konnte nur noch die Frage sein, was es sei. Die Rundschen hielt es für eine Krone. Ulrike aber ging weiter und sprach von Wiege. Mathilde, die verlegen werden albern fand, bestritt Ulrikens Auslegung und behauptete nur, das ginge nicht. Worauf Ulrike meinte, Gott, Fräulein, es geht alles. Denn Ulrike war eine sehr schlaue Person, die ihr Geschlecht kannte. Nur freilich Mathilde verfing es nicht. Diese ging mit der Krone oder was es sonst war in das Vorderzimmer zurück, wo man eine Weile weiter orakelte, bis Hugo die Gläser mit einem guten, nach eigenem Rezept gemachten Punsch füllte. Seines Vaters Haus war berühmt in Punsch gewesen. Der Alte hatte solche Spezialitäten. Und nun nahm der fette Architekt, wie schon am Weihnachtsabend, wieder das Wort und trank auf ein glückliches neues Jahr. Es war noch nicht viel nach Mitternacht, als Mutter und Tochter wieder allein in ihrem Zimmer waren. Es war etwas stickig, eine merkwürdige Luftmischung von Punsch, Wachsstock und türkischem Tabak, so dass Tilde sagte, »Mutter, wenn es dir nicht schadet, ich möchte wohl das Fenster noch ein bisschen aufmachen.« »Ja, mach auf, Tilde, was soll es mir am Ende schaden? Und dann ist mir auch so sonderbar zumut und so feierlich, weil gerade Neujahrsnacht ist. Ich möchte wohl die Singuhr spielen hören. Die spielt immer so was Schönes und Frommes.« Tilde rückte der Alten einen Lehnstuhl ans Fenster, aber so, dass der Zug sie nicht traf. Dann sagte sie, »Ja, Mutter, die Singuhr. Du denkst immer noch, du wohnst Stralauer Straße, da wohnen wir doch aber nicht mehr. Und dann, Mitternacht ist ja nun schon lange vorbei und die Singuhr muss sich doch auch ein bisschen ausruhen.« »Ja, du hast recht, Hilde, ich vergesse es immer. Ich weiß nicht, ich bin doch noch nicht so alt, aber ich bin schon so tapprig. Mitunter denke ich, es ist gar kein Unterschied mehr zwischen der Rundschen und mir.« »Das musst du nicht sagen, Mutter. Du hast überhaupt so was Kleines und Ängstliches und man muss sich nicht klein machen. Dann machen einen die Leute immer noch kleiner.« »Ja, das ist schon richtig. Aber man muss sich auch nicht zu groß machen. Und dass wir die Ulrike wieder hier hatten, die bloß immer die Augen so schmeißt und immer denkt, sie ist es. und die alte Rundschen musste draußen sitzen und den Gießelöffel halten, und ich sah wohl, wie ihr die Hand zitterte, weil sie recht gut gemerkt hat, dass wir sie hier vorne nicht mehr sehen wollen. Ja, Tilde, das ist, wo ich so sage, man soll sich auch nicht zu groß machen. Und wenn du sagen willst, dass wir es nicht sind und dass bloß unser Herr Hugo es nicht will, ja, warum will er es nicht? Dass sie das Pflaster hat, na, das ist ein Unglück, und die meisten haben eins, und ich sage dir, Hochmut kommt vorm Fall, und so hoch ist er doch auch nicht. Ach, Mutter, was du da wieder alles redst. Na, nachher davon, aber nun komm erst in die Schlafstube, hier zieht es doch ein bisschen. Und wenn du nicht willst, na, dann bleibe noch, aber das Fenster will ich wieder zumachen. Ja, Tilde, das tu, ich kriege sonst mein Reißen wieder. Und das mit der Rundschen und mit Hugo, da hast du ganz Unrecht. Und ich freue mich, dass er so ist, wie er ist. Ja, es ist aber doch wie ein hartes Herz und eine Grausamkeit. Ach, Unsinn, Mutter. Wenn der ein hartes Herz hat, hat jedes Kaninchen auch eins. Ein zu weiches Herz hat er, das ist es. Und das muss ich ihm abgewöhnen. Denn die, die ein zu weiches haben, sind immer faul und bequem und können auch nicht anders, weil alles, was hier sitzt, keinen rechten Schlag hat. Meinst du, Tilde? Ja, Mutter. Wenn man verlobt ist, hört man ja mitunter den Schlag, weil man sich zu nahe kommt. Und geht auch nicht anders. Und wenn man anders wollte, so wäre es wie Ziererei. Ja, was denkst du, was er für einen Herzschlag hat? Wie eine Taschenuhr. Am Ende war es auch so. Nein, es war sein Herz. Und das einzige Gute ist, und deshalb ist das so wichtig mit der Rundschen, wenn er was Hässliches sieht, dann schlägt es besser. Und dann hat er ein starkes menschliches Gefühl und beinahe männlich. Und ein so guter Mensch er ist, das Liebste an ihm ist mir doch, dass er immer einen so furchtbaren Schreck kriegt, wenn er den Rundschenschen Kiepenhut sieht und all das andere. Es ist mir ja leid, aber er steht mir doch näher. Und du glaubst gar nicht, wie wichtig das ist. Sieh, Mutter, mit einem schwachen Menschen ist eigentlich nicht recht, was zu machen, aber man muss auch nicht zu viel verlangen. Und wenn einer bloß so viel hat, dass er sagen kann, Tilde, die Rundschen muss draußen bleiben, so ist das schon ganz gut. Denn wer so furchtbar gegen das Hässliche ist, der kommt auch zu Kräften, wenn er was sehr Hübsches sieht. Ach, Tilde, das ist ja das Allerschlimmste. Das kenne ich auch. Damit komm mir nicht. Ja, Mutter, gerade damit komm ich. Du denkst immer bloß an Ulriken und an Schulzen unten. Aber das ist nicht die richtige Hübschigkeit. Das ist, was man das Untere nennt. Ja, ja, das Untere, das Niedere. Daneben gibt es aber auch was, das ist das Höhere. Und sieh, wer das hat, der kann auch das Schwache stark machen. Lange vor hält es wohl nicht, aber es kommt doch, es ist doch da. Und wie er gegen das Hässliche ist, so ist er auch gegen das Schlechte. Und wie er für das Hübsche ist, für das richtige Hübsche, so ist er auch für das Gute und ist sogar für Tugend. Ich habe die Beweise davon. Und dies habe ich dir alles sagen müssen, damit du mir nicht wieder mit der Alten draußen kommst, dass er so gegen die Rundschen ist. Das ist mein Hoffnungsanker. Und nun komm, Mutter, es ist ja schon über eins. Und morgen ist ein schwerer Tag für mich, denn morgen ist die Ferienwoche vorbei. Und morgen muss ich ihn ins Gebet nehmen. Ach Gott, Tilde, was soll nun wieder ins Gebet nehmen? Mitunter ist mir doch recht bange. Und so geht es nun ins neue Jahr rein. Und unser bisschen Erspartes wird immer weniger. Er ist ja nicht ein Studierter, er ist ja doch bloß ein alter Studente. Ja, das ist er. Aber lass nur gut sein, wenn ich auch nicht viel aus ihm mache. So viel doch, dass ich ihn heiraten kann. Und dass ich dir alle Monate was schicken kann. Und dass ich einen Titel habe. NDR Kultur